Erster, die zwei Engel kamen abends nach Sodom. Lot saß am Tor. Lot sah sie, stand auf und verbeugte sich. Zweites, Lot sagte, bitte, meine Herren, kommt in mein Haus. Bleibt über Nacht und wascht eure Füße. Morgen könnt ihr weitergehen. Sie sagten, nein, wir wollen draußen schlafen. Drittes, Lot bat sie sehr. Sie kamen in sein Haus. Er machte Essen für sie und backte Brot. Sie aßen. Vierter, sie waren noch nicht schlafen gegangen. Da kamen alle Männer der Stadt, jung und alt, zum Haus. Fünfter, sie riefen Lot und sagten, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir kamen? Bring sie heraus. Wir wollen sie haben. Sechstes, Lot ging hinaus vor die Tür. Er schloss die Tür hinter sich. Siebter, er sagte, liebe Brüder, tut bitte nichts Böses. Achter, ich habe zwei Töchter. Sie waren noch mit keinem Mann zusammen. Ich bringe sie euch. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber tut diesen Männern nichts. Sie sind unter meinem Dach sicher. Neunter, da schrien sie, geh weg. Sie sagten, er kam als Fremder und will uns befehlen. Jetzt tun wir dir noch mehr Böses als ihnen. Sie drängten Lot und wollten die Tür aufbrechen. Zehnter, da griffen die Männer, Engel, Lot. Sie zogen ihn ins Haus und schlossen die Tür. Elfter, die Leute aber, die vor der Tür des Hauses waren, wurden blind, klein und groß. Sie suchten die Tür, aber sie fanden sie nicht. Zwölfter, und die Männer, Engel, fragten Lot, hast du noch jemanden hier? Dreizehnter, denn wir werden diesen Ort zerstören. Gott hat gehört, wie schlecht die Stadt ist. Gott hat uns geschickt, um sie zu zerstören. Vierzehntes, Lot ging hinaus. Er sprach mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter heiraten sollten. Er sagte, steht auf. Verlasst diesen Ort. Gott wird die Stadt zerstören. Aber seine Schwiegersöhne dachten, er macht Witze. 15. Als der Morgen kam, drängten die Engel Lot. Sie sagten, steh auf. Nimm deine Frau und deine zwei Töchter. Sonst stirbst du auch wegen der Sünde der Stadt. 16. Lot zögerte. Da nahmen die Männer, Engel, ihn, seine Frau und seine zwei Töchter an der Hand. Gott wollte ihn retten. Sie brachten ihn aus der Stadt. 17. Und während sie sie hinausbrachten, sagten sie, rette dein Leben. Schau nicht zurück. Bleib nicht im Tal stehen. Flieh auf den Berg, damit du nicht stirbst. 18. Lot aber sprach zu ihnen, ach nein, Herr. 19. Du bist gut zu mir. Du hast mir viel Gnade gezeigt und mein Leben gerettet. Aber ich kann nicht auf den Berg fliehen. Vielleicht passiert mir dort etwas Schlimmes, und ich sterbe. 20. Sieh, da ist eine kleine Stadt in der Nähe. Ich kann dorthin fliehen. Sie ist nicht wichtig. Ich möchte dorthin fliehen, damit ich lebe. 21. Da sagte der Engel zu ihm, gut, ich höre auf dich. Ich werde die Stadt, von der du sprichst, nicht zerstören. 22. Flieh schnell dorthin. Ich kann nichts tun, bis du dort bist. Darum nennt man die Stadt Zor. 23. Die Sonne war schon aufgegangen, als Lot in Zor ankam. 24. Gott aber ließ Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra regnen. 25. Er zerstörte diese Städte ganz. Auch das ganze Tal, alle Bewohner und alles, was auf den Feldern wuchs. 26. Und Lots Frau schaute hinter sich. Sie wurde zu einer Salzsäule. 27. Abraham aber ging am nächsten Morgen früh an den Ort, wo er vor Gott gestanden hatte. 28. Und als er hinunterschaute auf Sodom und Gomorra und das ganze Tal, da sah er, wie Rauch vom Land aufstieg, wie Rauch aus einem Ofen. 29. Als Gott die Städte im Tal zerstörte, da dachte Gott an Abraham. Er rettete Lot aus der Zerstörung der Städte, in denen Lot gewohnt hatte. 30. Lot aber ging von Zor weg. Er blieb mit seinen zwei Töchtern auf dem Berg. Er hatte Angst, in Zor zu bleiben. Er wohnte in einer Höhle mit seinen zwei Töchtern. 31. Da sagte die ältere Tochter zur jüngeren, unser Vater ist alt. Es gibt keinen Mann mehr auf der Erde für uns, wie es normal ist. 32. Komm, wir geben unserem Vater Wein zu trinken. Dann schlafen wir bei ihm. So bekommen wir Kinder durch unseren Vater. 33. In dieser Nacht gaben sie ihrem Vater Wein. Die ältere Tochter ging und legte sich zu ihm. Er merkte nicht, wann sie kam. Oder ging. 34. Am nächsten Morgen aber sagte die Ältere zur Jüngeren, ich habe letzte Nacht bei meinem Vater geschlafen. Wir geben ihm auch heute Nacht Wein. Dann geh du und schlaf bei ihm. So bekommen wir Kinder durch unseren Vater. 35. Auch in dieser Nacht gaben sie ihrem Vater Wein. Dann ging die jüngere Tochter und legte sich zu ihm. Er merkte nicht, wann sie kam oder ging. 36. So wurden Lots zwei Töchter von ihrem Vater schwanger. 37. Und die ältere Tochter bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Mob. Er ist der Vater der Moabiter. 38. Aber auch die jüngere Tochter bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Benjamin. Er ist der Vater der Ammoniter.